Vor 60 Jahren besichtigten Kim Il-sung und Kim Jong-il die Ebene von Miru. Aus diesem Anlass fand am 18. Juni eine Gedenkveranstaltung statt. Daran nahmen teil der stellvertretende Vorsitzende des Südka der Partei der Arbeit Koreas, Kwak Bom-gi, die Funktionäre der betreffenden Bereiche und die landwirtschaftlichen Werktätigen in den Kreisen Sinje, Goksan und Suwon vom Bezirk Nordhwanghae. Mit grandioser Konzeption für die Urbarmachung der Ebene von Miru suchten Kim Il-sung und Kim Jong-il am 19. Juni zu C46 1957 das damalige staatliche Landwirtschaftskombinat Sinje auf. In ihren Lebzeiten besuchten sie mehrmals die Ebene von Miru und erwiesen große Fürsorgen für die Entwicklung der Ebene.